Bom dia, bom dia, bom dia. Good morning, good morning, good morning, good morgen, good morgen, good morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. It is wonderful to be back again and continue to talk about the Apostle of John's letter. Es ist wunderbar, wieder zurück zu sein und weiter über den Brief des Apostels Johannes zu sprechen. We are in verse 12 of the second chapter of 1 John. Wir befinden uns in Vers 12 des zweiten Kapitels von 1. Johannes. Here he says, I remind you, dear children, your sins have been permanently removed because of the power of his name. Hier sagt er, ich erinnere euch daran, liebe Kinder, eure Sünden sind aufgrund der Kraft seines Namens dauerhaft beseitigt. I love how clearly John expresses this. Ich liebe es, wie klar Johannes dies ausdrückt. You remember when we talked about verse 9 of the first chapter? Erinnerst du dich, als wir über den Vers 9 des ersten Kapitels sprachen? When we found out that in the original Greek it doesn't say God is faithful and just to forgive us our sins. Wir fanden heraus, dass es im griechischen Originaltext nicht heißt, dass Gott treu und gerecht ist und uns unsere Sünden vergibt, but that he forgave us our sins. Sondern dass er uns unsere Sünden bereits vergeben hat. Here the Apostle John reminds us, which is so important to always remember. Hier erinnert uns der Apostel Johannes daran, wie wichtig es ist, sich immer daran zu erinnern, that our sins are permanently forgiven. Dass unsere Sünden dauerhaft vergeben sind. But I like how the Passion uses the word specifically removed. Mir gefällt, dass in der Passion-Übersetzung das Wort beseitigt verwendet wird. Because to forgive is one thing, but to remove something is quite another thing. Denn etwas zu vergeben ist eine Sache, aber etwas zu entfernen ist etwas ganz anderes. I want to remind you about something that's really important. Ich will dich an etwas wirklich Wichtiges erinnern. Remember, once your sins have been removed, they are not here anymore. Vergiss nicht, dass deine Sünden, sobald sie entfernt wurden, nicht mehr da sind. That means if God did something so powerful to remove every single sin we've ever committed. Das heißt, wenn Gott etwas so Mächtiges getan hat, um jede einzelne Sünde, die wir jemals begangen haben, zu entfernen. If we still live in the guilt or in the shame of it or accuse others of it, und wir immer noch in Schuld oder Scham darüber leben oder andere deshalb anklagen, we are bringing back what God has removed. Bringen wir das zurück, was Gott entfernt hat. That means we make ourselves greater than God. Das bedeutet, dass wir uns selbst größer machen als Gott. It also means that we're defying the powerful work of the cross. Es bedeutet auch, dass wir das kraftvolle Werk des Kreuzes missachten. If God removed your sin, why do you still talk about it? Wenn Gott deine Sünden entfernt hat, warum sprichst du dann immer noch über sie? It's gone. Sie sind weg. I like it that they're not just simply removed. Mir gefällt, dass sie nicht einfach nur beseitigt sind, but they are removed because of the power of his name. Sondern aufgrund der Kraft seines Namens beseitigt sind. Allow me to explain something to you. Ich möchte dir etwas erklären. John doesn't say that they're removed because of the power of our faith. Johannes sagt nicht, dass sie wegen der Kraft unseres Glaubens entfernt sind. But they're removed because of the power of his name. Sondern wegen der Kraft seines Namens. Why is this so very important? Warum ist das so sehr wichtig? Because I'm sure you've heard me say many times. Du hast mich sicher schon oft sagen hören, that in Christ God has already reconciled the whole world to himself. Dass Gott in Christus bereits die ganze Welt mit sich versöhnt hat. So from God's point of view that your sins have been removed before you even became a Christian. Aus Gottes Sicht wurden deine Sünden also bereits entfernt, bevor du Christ wurdest. You just didn't accept it. Du hast das nur nicht angenommen, akzeptiert. Therefore, your sins were still existent. Deshalb waren deine Sünden immer noch existent. But God already did everything that needed to be done when Jesus died for us. Aber Gott hat bereits alles getan, was getan werden musste, als Jesus für uns starb. And the focus always has to be in the name of Jesus and in the work of Jesus. Der Fokus muss immer auf dem Namen Jesu und seinem Werk liegen. How many Christians have more faith in what the devil did or can do in what Jesus did? So viele Christen glauben mehr an das, was der Teufel getan hat oder tun kann, als an das, was Jesus getan hat. Just think about the whole discussion of generational curses. Denk nur an die ganze Diskussion über Generationsflüche. So suddenly what my great-grandfather did had more power than what Jesus did? Hat das, was mein Urgroßvater getan hat, plötzlich mehr Kraft als das, was Jesus getan hat? Of course not. Natürlich nicht. So it doesn't matter how great or how little your sins are, it's the power of his name that removed them. Es spielt keine Rolle, wie groß oder wie klein deine Sünden sind. Es ist die Kraft seines Namens, die sie beseitigt hat. I used to be a person who lived a lot with guilt and shame of the things I've done wrong. Ich lebte früher viel mit Schuld und Schamgefühlen über die Dinge, die ich falsch gemacht habe. And many people do that because of the way they've been raised. Das ist bei vielen Menschen so aufgrund der Art und Weise, wie sie erzogen wurden. Religion always tries to control people through shame and guilt. Die Religion versucht immer, Menschen durch Scham und Schuldgefühle zu kontrollieren. This never, of course, works. It never brings any victory over sin. Natürlich funktioniert das nie. Es bringt nie einen Sieg über die Sünde. But people who've been raised in guilt and shame, Menschen, die mit Schuld und Scham groß geworden sind, they find it very hard to accept the unconditional forgiveness of the power of the name of Jesus. Fällt es sehr schwer, die bedingungslose Vergebung durch die Kraft des Namens Jesu anzunehmen. But we need to accept that. Doch wir müssen sie annehmen. Now remember, vergiss nicht. There is not a sin that is greater than the power of the name of Jesus. Es gibt keine einzige Sünde, die größer ist als die Kraft des Namens Jesu. The great evangelist Reinhard Bonnke, he said something like this. Der große Evangelist Reinhard Bonnke sagte einmal so etwas wie: One drop of the blood of Jesus is enough to cleanse the sin of the whole world. Ein Tropfen des Blutes Jesu genügt, um die Sünden der ganzen Welt zu beseitigen. So next time that you sin, wenn du also das nächste Mal sündigst, don't look at yourself, look at the power of his name. Schau nicht auf dich selbst, schau auf die Kraft seines Namens. Say thank you, Jesus, that your name is so powerful that it's forgiven that sin before I've committed it. Sage: Danke, Jesus, dass dein Name so mächtig ist, dass diese Sünde bereits vergeben wurde, bevor ich sie begangen habe. And remember, John said it's been permanently removed. Denke daran, Johannes sagt, dass sie dauerhaft beseitigt wurde. God is not a God who changes his mind. Gott ist kein Gott, der seine Meinung ändert. The power of the name of Jesus is the most certain thing in the universe. Die Kraft des Namens Jesu ist die sicherste Sache im Universum. Whether you feel forgiven or whether you don't, it doesn't change the power of the name of Jesus. Ob du Vergebung fühlst oder nicht, ändert nichts an der Kraft des Namens Jesu. Whether the devil accuses you or not, that doesn't change the power of the name of Jesus. Ob der Teufel dich anklagt oder nicht, ändert nichts an der Kraft des Namens Jesu. Whether other people accuse you or not, it doesn't change the power of the name of Jesus. Ob andere Menschen dich anklagen oder nicht, ändert nichts an der Kraft des Namens Jesu. Keep declaring to yourself and meditating about this truth in your heart. Erkläre weiterhin über dir selbst und meditiere über diese Wahrheit in deinem Herzen. That the power of the name of Jesus, dass die Kraft des Namens Jesu, has permanently, which means once and forever, removed my sin. Deine Sünde dauerhaft, das heißt ein für alle Mal, beseitigt hat. That means, das heißt, before God, vor Gott, it will remain permanently removed. Wird sie dauerhaft beseitigt bleiben. That's a truth that's clear throughout the Bible. Diese Wahrheit ist in der gesamten Bibel klar. But the devil knows, aber der Teufel weiß, that if he can keep you sin conscious, you can't enjoy the victory of God. Wenn er dich in Sündenbewusstsein hält, kannst du den Sieg Gottes nicht genießen. So please, my friend, from now on, decide to live conscious of the power of the name of Jesus. Deshalb bitte ich dich, mein Freund, entscheide dich von nun an bewusst in der Kraft des Namens Jesu zu leben. I will see you tomorrow. Bis morgen.